Das nächste Lied wird mit meinem Kameraden Heise und seiner arischen Bruderschaft. Die Jungs fürs Grobe. Und los geht's! Morgen ist der Wind heiß und am Bierland ist ein kalt. Der eine wird saufen, der andere wird flink, der dritte wird verwollt. Keine Sorge, meine, jeder kommt auf seinen Kopf. Wir sind die Hirsche am Platz und sind im Winter. Mundschutz und Schienbetoner gehören zu unserer Garderobe. In der Stadt weiß jedes Leben. Wir sind die Jungs fürs Grobe. Die Jungs fürs Grobe. Die Jungs fürs Grobe. Die Jungs fürs Grobe. Die Jungs fürs Grobe. Weil der Name ist noch kein Name, der hat sich nicht verliebt. Die Ritter aus der Gosse, die glorreichen Honig. Die Schaffern, doch Montag ist die Zeit auf voll, und an der Helle Garten. Die Mädels und die Mürke, die Sonne anzufliehen. Die einen lassen kommen, die anderen an den Händen stehen. Die Jungs sind Drogen, die Jungs sind Drogen, die Jungs sind Drogen, die Jungs sind Drogen. Wir haben das Glauben! Wir haben das Glauben! Wir haben das Glauben!